ganzen Spieler und Gauner, die ganzen Pusher für die 1-9er, die seit Tag 1 mit deinem Bruder rollen und treu waren. Gott ist mein Zeuge und dieses Neumann. Ich lass die Jungs nicht allein. Ich lass meine Jungs nicht allein. Ich lass die Jungs nicht allein. Nein, ich lass meine Jungs nicht allein. Kam von gar nix, Headset und PC. Träumte von bisschen Money. Rap-Musik der Weg, doch bis dann war das Money. Tag-Tag mit Joche, hatte Fiends an der Angel. Für Geld der Portemonnaie. Jeden Tag bliss Studio, war kein Studio. Jeden Tag immer nur zugetrümmt und alle Jungs sind stumpf. DPK, keine Rücklagen, alle Jungs sind broke. Weil wir zu Kopf gefickt waren, andere Jungs bedroht. Rico schneidet mir Boxerschnitt in sein Mamas Badezimmer. Unterhemd blass mit 70 Kilo, ja ich sah so aus wie Straßenkinder. Bringt dein Arsch runter wie auf Medikaz, Knobi Straße, Kaffee gehen, hey sie da. Und das ist perfekt in mein Knobi Block, der diese Straße hat, eine andere Vegetation. Wir haben viel zu brechen, müssen Miete scheffeln, ganz Team soll essen. Meine Tag 1er werd ich nie vergessen, weil sie durchdrehen und wie Bienen stechen. Ich roll auf dein Block mit Fenster unten und den Boxen laut und den Mies setzen. Und alle meine G's wissen, Tom macht die Scheiße lang wie mit Lido strecken. Kick den Scheiß für die ganzen Spieler und Gauner, die ganzen Pusher für die 1-9er, die seit Tag 1 mit deinem Bruder rollen und treu waren. Gott ist mein Zeuge und dieses Neumann. Ich lass die Jungs nicht allein. Ich lass meine Cheese nicht allein. Ich lass die Jungs nicht allein. Nein, ich lass meine Cheese nicht allein. Ey. Haufe meine Songs jetzt im Radio laufen, vergess ich nicht, woher wir kommen. Damals vom Tunis Loch, die Songkarten klauen, statt Alben machen nur dumm im Kopf. Lieber schnelles Geld, wenn der Hunger kommt, gestreunert wie Hyänen. Statt Bausparen, Konterlaufbahn, immer klauen, da wo was geht. Schnell aus der Haut fahren, wegen kaum was, alle rauf, da wär Problem. Alles Ausnahmen, was ich gleich bei drei auf dem Baum war und dann gehen. Von einem großen Loch, das im Bauch war, zu einem Schaumbad und ein Steak. Damals noch kleine Jungs mit kaum Bart, aber Augen kalt wie Schnee. Gestern hat niemand noch an uns geglaubt. Rohdiamante versteckt unter Staub, 6 Fuß tief unter dem Beton. Wer schrien alles raus und dann brach er auf. Waren Sorgen, Kinder, heute selber Väter, bringen sauberes Geld nach Haus. Keiner, der mir sagen kann, was ich zu machen hab, alles mit eigenen Händen erbaut. Jetzt sind Probleme andere, wenn der Scheiß Finanzamt dir den all deine schwarzes Glaub. Jeder mit dir redet, weil er nur an deine Bruder will, ich dann noch einen Bruder nehmen, weil er was braucht. Der Moment, wenn man den Tod im Business trifft, ist, wenn der Teufel dich mit Botox-Lippen küsst, baby. Kick den Scheiß für die ganzen Spieler und Gauner, die ganzen Pusher für die 1-9er, die seit Tag 1 mit deinem Bruder rollen und treu waren. Gott ist mein Zeuge und dieses Neumann. Ich lass die Jungs nicht allein. Ich lass meine Cheese nicht allein. Ich lass die Jungs nicht allein. Nein, ich lass meine Cheese nicht allein. Kick den Scheiß für die ganzen Spieler und Gauner, die ganzen Pusher für die 1-9er, die seit Tag 1 mit deinem Bruder rollen und treu waren. Gott ist mein Zeuge und dieses Neumann. Ich lass die Jungs nicht allein. Ich lass meine Cheese nicht allein. Ich lass die Jungs nicht allein. Nein, ich lass meine Cheese nicht allein. Didn't notice. All right then. Let's try to keep up.